Lee Hae-yong, Forscher in der Forschungsanstalt für Abrüstung im Koreanischen Institut für internationale Fragen, veröffentlichte am 22. Juni einen Beitrag mit dem Titel »Man entlarvt den wahren Charakter des bösen Provokateurs«. Im Beitrag hieß es, die USA bezeichnen die auf die Selbstverteidigung gerichtete Verstärkung der Verteidigungskraft der DEVRK als Drohung und Provokation und reden lautstark von der angeblichen Provokation Nordkoreas. Die Trump-Administration, die am Anfang dieses Jahres antrat, behauptet vernunftlos, die Bedrohung durch Nordkorea habe einen extremen Grad erreicht. Die USA werden konsequente Sanktionen über alle Länder, Organisationen und einzelnen Personen verhängen, die Nordkorea unterstützen. Die USA, die stets verschiedene nukleare strategische Vermögen und die modernsten Kriegsrüstungen auf der koreanischen Halbinsel und in deren Umgebung stationiert halten und die DEVRK mit Atomwaffen und Krieg bedrohen, bezeichnen die Maßnahme der Koreaner zur Verstärkung der Militärkraft für Selbstverteidigung als Provokation. Das ist eine räuberische Logik, die an das Sprichwort »Ein Dieb streitet, haltet den Dieb« erinnert. Die USA provozieren immer zuerst, walten jedoch die Verantwortung dafür auf den anderen ab. Wenn der Gegner schwach ist, greifen sie diesen an. Und wenn der Gegner Widerstand leistet, üben sie einen hartnäckigen Druck aus und unterwerfen schließlich ihren Gegner. Das ist die typische Aggressionsmethode der USA, die eine räuberische Natur hat. Korea ist eben das größte Opfer der hartnäckigen Provokation der USA für überseeische Invasion. Im Jahr 1866 drang das US-amerikanische Kriegsschiff General Sherman zum ersten Mal ins Korea ein. Die Forscherin der DEVRK entlarvte anhand der Materialien, dass die USA bis heute die militärischen Provokationen gegen die DEVRK unaufhörlich begingen. Weiter wurde im Beitrag hervorgehoben, in letzter Zeit hätten die USA in den Gewässern um die koreanische Halbinsel unter Einsatz der zwei Angriffsverbände um die atomgetriebenen Flugzeugträger eine groß angelegte gemeinsame Militärübung durchgeführt und es als Demonstration des starken Willens zur Verhinderung der möglichen Provokation Nordkoreas propagiert. Das ist der wahre Charakter der USA, des bösen Provokateurs, der sich für die Aufrechterhaltung einer höchst gespannten Lage mit Kriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel interessiert. Es gibt einen dringenden Grund dafür, dass die USA die DEVRK zum Provokateur stempeln. Die USA fürchten sich vor der militärischen Macht Koreas, die sich rapid verstärkt, und wollen ihre Bündnisstrategie, die bankrott geworden ist, wahren. Aber die Wahrheit ist nicht zu verhüllen, und wer Kurt angreift, besudelt sich. Die US-amerikanische Prahlerei, bei der die USA nur die Länder ohne Atomwaffen und die schwachen Nationen militärisch angreifen, ist gegen die DEVRK, eine deutliche Atommacht, völlig nutzlos. Diejenigen, die vernunftlos ein Gerücht über die Provokation Nordkoreas verbreiten und ihre Handlanger, werden letzten Endes einen totalen Untergang erleben. In absehbarer Zeit wird die Welt sehen können, wie der nukleare Knüppel des Imperiums des Bösen durch das gerechte nukleare Schwert von Songun Korea wie ein fauler Pfahl bricht.